1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein festes Thema und das Thema heißt offene Rechnung. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die ja im Prinzip große Rachegefühle hegen für einen Menschen. Zum Beispiel, weil ihnen der Partner ausgespannt wurde oder weil sie gelinkt wurden oder weil ihnen irgendetwas Schlimmes sonst angetan wurde. Und gerne auch mit Leuten, denen andere noch etwas schulden. Geld zum Beispiel. Offene Rechnung, das ist das Thema. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, die erste Anruferin heute Nacht ist Renate und Renate ist 70. Hallo Renate. Hallo Domian, grüß dich. Schön, dass du auch da bist. Ja. So, offene Rechnung. Offene Rechnung. Ja. Ein untergeschobenes Kind. Ein untergeschobenes Kind? Ja. Erzähl es uns, was steckt dahinter? Steckt, fast schon ein bisschen absurd, aber es ist leider eben bittere Wahrheit. Vor 17 Jahren war ich mit meinem damals 21-jährigen jüngsten Sohn in Brasilien, am Amazonas in Manaus. Dort hat er ein Mädchen kennengelernt, sehr jung, die war 16 und war so 2 Tage mit ihr zusammen. Und wir sind dann weitergereist und ein paar Monate später, als wir wieder in Deutschland waren, kam ein Brief von ihr an ihn, sie sei schwanger und es sei sein Kind. Ja. Dann kam nochmal ein Brief, nochmal ein paar Wochen später mit ihrem Foto, wo man dann schon den Bauch richtig sah, sein Kind. Mhm. Ja. Daraufhin hab mir das ausgerechnet und bin, als der 9. Monat vorbei war, rübergeflogen wieder nach Brasilien, nach Manaus, mit diesem Foto in der Hand und bin mit Taxifahrern, mit Einheimischen durch die Favelas von Manaus gezogen. Ja. Um dieses Mädchen zu finden. Stopp mal eben, du bist alleine geflogen, nicht ja. Mit deinem Sohn. Nein, der konnte damals nicht weg, der war mitten in der Lehre. Ja, wir sagen nochmal, er war 21 Jahre alt. Ja. Ja, okay, dann bist du alleine runtergefahren, ja. Resolut, in die Favelas, das heißt in die Abendviertel. Ja. Mhm. Und dann? Ja, und hab dieses Mädchen gesucht und hab sie gefunden nach 2 Tagen. Ja. Und sie hatte ein 6 Tage altes Mädchen. Ja. Ja. Dieses Mädchen sollte angeblich deine Enkelin sein. Ja. Du hast daran aber von Anfang an nicht geglaubt. Doch. Doch. Ach so, du hast von Anfang an daran geglaubt. Ich hab's ihr geglaubt. Ich hab das Baby angeguckt, dachte, oh Gott, scheißerle, sieht aus wie mein Sohn. Warum bist du dann dort hingeflogen so schnell? Ich fliege oft zwischen Deutschland und Brasilien hin und her. Ja. Also du bist hingeflogen, weil du dachtest, ach, das ist jetzt mein Enkelchen, ja. Und ich möchte es gerne sehen. Ja. Und dein Sohn hat auch gesagt, ja, das kann ja. Durchaus sein, wir hatten Sex miteinander, ungeschützten ja. Sex, ich könnte durchaus der Vater sein. Ja. Ja, aber erzähl mal weiter. Ja. Ja, und, ja, okay. Ein paar Monate später ist er dann auch rübergeflogen, hat sein Kind gesehen, ist in Vaterliebe entbrannt, kam zurück nach Deutschland, hat gesagt, Mutter, hol sie. Ja. Als das Baby 1 Jahr alt war, habe ich Mutter und Kind nach Deutschland geholt. Nochmal eine Frage zu dem Kind. Welche Hautfarbe hat die Mutter? Die Mutter ist so eine Halbindianerin, also hell. Ja? Ja. Und das Kind hat welche Hautfarbe? Noch heller. Okay, also waren gar keine Zweifel erstmal angebracht? Nein. Nein. So, dann hast du das Kind und die Mutter nach Deutschland geholt. Ja. Ja. Und nach ein paar Monaten sind die beiden dann zusammengezogen in eine gemeinsame Wohnung. Mhm. Und 2 Jahre später haben sie geheiratet. Alles war gut bis dahin. Ja, aber die Ehe ging nicht gut. Mhm. Hat nicht funktioniert. Ja. War nicht ihr Ding. Also Mädchen aus Manaus ist nicht für eine deutsche Ehe geschaffen. Und sie haben sich dann wieder scheiden lassen. Und mein Sohn hat vor einigen Jahren jetzt zum zweiten Mal geheiratet. Mhm. Das Mädchen, um das es geht, meine Enkeltochter, ist gerade 16 Jahre alt geworden. Ist denn, als die beiden haben sich scheiden lassen, ist denn das Enkelkind dann, man muss anders sagen. Hier geblieben, in Deutschland. Das Enkelkind ist hier geblieben? Ja, Mutter und Kind. Mutter ist auch hier geblieben. Leben in Deutschland. Ah ja. Mhm. Ja. Ja. Ich bin ganz gespannt, wie die Geschichte sich jetzt auflöst. Ja. Ich habe nach wie vor einen guten Kontakt. Ja. Und vor ein paar Wochen hat die zweite Ehefrau meines Sohnes darauf bestanden, dass er einen Vaterschaftstest macht. Oh. Und den hat er gemacht und der ist negativ ausgefallen. Jetzt wissen wir nach 16 Jahren, dass dieses Kind nicht seine Tochter und nicht mein Enkelkind ist. Und es trifft uns immer noch wie ein Schlag in die Magengrube. Aber ändert das etwas an eurer Beziehung zu dem Mädel? Nein. Das will ich auch hoffen. Das ändert nicht. Weil das ist ja eigentlich wurscht jetzt auch. Natürlich. Sie kann ja nichts dafür. Sie kann nichts dafür, aber der Zorn ist da auf die Mutter. Eine Wut bis... Oh. Hast du denn die Mutter gesprochen? Nein. Dann hat dein Sohn seine ehemalige Frau gesprochen? Nein. Warum habt ihr noch nicht mit der geredet? Weil wir so einen Zorn haben. Ah ja. Ich verstehe. Das heißt, kein Mensch weiß jetzt, wer der Vater von diesem Kind ist. Nein. Das weiß denn die junge Frau, das junge Mädchen ist ja nun schon 16 Jahre alt, sagst ja, du? Ja, sie weiß es, sie ist genauso geschockt. Aber die muss doch dann mit ihrer Mutter gesprochen haben darüber. Ja. Und, was hat die Mutter gesagt? Die Mutter hat ihr halt erklärt, sie hätte es nur für sie getan. Beste fürs Kind. Damit sie nach Deutschland kann, oder wie? Damit sie einen zahlenden Vater hat. Ach so, verstehe. Ansonsten wäre da kein zahlender Vater wahrscheinlich gewesen. Ja. Wahrscheinlich. Aber die Enkelin hat doch bestimmt dann auch gefragt, Mama, wer ist denn nun mein Vater? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ob sie es gefragt hat, oder? Ja, keine Ahnung, ob sie es gefragt hat. Was macht denn eigentlich die ehemalige Schwiegertochter vom Beruf jetzt hier in Deutschland? Ach, sie tut mal dieses und mal jenes. Domian, es gibt viele Möglichkeiten, wenn man als junge Brasilianerin in Deutschland lebt. Was höre ich denn daraus? Die Wahrheit. Höre ich daraus, dass sie im Rotlichtmilieu arbeitet? Ja, aber nicht hauptberuflich. Aber so manchmal... Nur nebenher. Auf jeden Fall hat dein Sohn gezahlt und zahlt heute wahrscheinlich und immer noch. Und zahlt immer noch. Was ist denn daraus? Was wird denn jetzt daraus? Zahlt er weiter? Ja, bis jetzt hieß es, er hätte keine Chance, denn er hätte ja die Vaterschaft zu diesem Kind anerkannt. Mhm. Mhm. Aber ausgerechnet heute habe ich in den Nachrichten gehört, dass da wohl sich eine neue Änderung ergibt. Genau, die Details weiß ich auch nicht. Da kam heute wirklich eine neue Gesetzesregelung ja, zur Sprache. Das ist ja gerade witzig, ausgerechnet heute. Andererseits hat er ja dieses Kind wirklich in sein Herz geschlossen, so habe ich es verstanden gerade. Ja. Das heißt, dann ist es ja auch egal, dann müsste er das Kind schon weiter, also die junge Frau weiterhin unterstützen. Ja. So ist das auch gedacht. Also das hat jetzt, ich frage es nochmal, an dem Verhältnis zwischen dir und deiner Enkelin und zwischen der Enkelin und deinem Sohn, hat das ja, nichts geändert jetzt? Nein. Und die Enkelin will auch weiterhin mit dir engen Kontakt haben und ja, mit ihrem Vater in Anführungszeichen? Also mit dem Vater hat sie sehr wenig Kontakt. Also mit deinem Sohn? Ja, weil der in zweiter Ehe verheiratet ist und dass es schwierig geworden ist. Jetzt muss ich nochmal fragen, das habe ich gerade, wollte ich fragen, aber da war ich dann so geschockt über die Hauptnachricht. Warum hat die neue Frau, mit der dein Sohn jetzt verheiratet ist, nach so langer Zeit darauf bestanden, dass da ein Vaterschaftstest gemacht wird? Naja, weil sie nicht will, dass er für dieses Kind weiter bezahlt, sondern nur für die jetzt in der Ehe lebenden Kinder. Und sie ist eifersüchtig. Ja, aber wie kam sie überhaupt auf die Idee, das könnte nicht das richtige, wirkliche Kind sein von ihm? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist doch merkwürdig, ne? Nach so langer Zeit kommt man mit einem Mann zusammen, der hat eine 16-jährige Tochter und dann kommt man an und sagt, ja, machen wir mal einen Vaterschaftstest. Ist komisch. Ja, aber es war so. Mhm. Aber das finde ich dann wiederum auch nicht in Ordnung, dass sie da jetzt Zwietracht vielleicht reinsät zwischen deinem Sohn und diesem Mädchen. Das ist nicht in Ordnung. Ja, das ist nicht in Ordnung, Domian, und das ist etwas, was mich auch sehr, sehr ärgert. An der neuen Schwiegertochter. Da musst du was machen. Ich merke schon, du bist ja eine resolute Frau, da musst du eingreifen. Soweit das geht. Ich weiß, man kann nicht alles machen. Nee, man kann nicht alles machen. Das Thema heißt ja offene Rechnung. Wenn du jetzt diese Frau mal irgendwie doch zu sehen bekommst, was würdest du der denn sagen? Oder was würdest du mit der machen? Ah, ich würde ihr gerne erstmal einmal rechts, einmal links eine, aber so eine knallen, für diese 16 Jahre belügen. Mhm. Sie hat mich 16 Jahre belogen, mhm, betrogen. Sie ist eine Betrügerin, sie ist eine Diebin. Sie hat immer so dir vorgespielt, du bist die Oma und alles ist so, ja, wie sie sich das in ihrer Lügenwelt halt hergerichtet hat. Ja, da absolut. Ist man natürlich, ja, ist man sauer, wäre ich auch sauer, klar. Du, klar. Das macht einen Zorn im Bauch drinnen, weißt absolut, du? Absolut, absolut. Aber man muss die Gegebenheiten auch jetzt akzeptieren, wie sie sind und sich letztendlich nur noch auf die Enkelin konzentrieren, die man auch weiterhin Enkelin nennen sollte, finde ja ich. Ja. Und alles andere ist dann Schnee von gestern. So ist es. Vielleicht, man urteilt immer so leicht hier, wir in unserer satten Welt. Ich meine, wenn du oft in Brasilien bist oder früher auch warst, kennst du ja auch die Armut, die dort geherrscht hat oder herrscht in den Elendsvierteln. Kann man es nicht so ein bisschen entschuldigen auch? Natürlich. Aber Domian, ich denke, es hätte vor vielen Jahren irgendwie Chancen gegeben, mhm, mit ein bisschen Ehrlichkeit, mhm, auch irgendwie weiterzukommen. Ich denke schon. Na gut. So, jetzt hoffen wir, dass du weiterhin ein gutes Verhältnis zu deiner Enkelin hast und der Vater und deinen Sohn auch, der Vater in Anführungszeichen. Ja. Ich kann den Zorn verstehen, eine verrückte Geschichte. Schön, dass du angerufen hast und alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir. Gerne, Renate. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht, offene Rechnung. Habt ihr mit irgendjemandem eine offene Rechnung, warum auch immer? Hat euch irgendjemand in irgendeiner Weise richtig gelinkt? Und ihr seid zornig und habt da noch ein Rachegefühl für diese Person? Oder gibt es eine offene Rechnung im wahrsten Sinn des Wortes, dass ihr jemandem Geld geliehen habt und hallo? Kein Wiedersehen des Geldes, obwohl die Person euch das versprochen hat. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Jetzt geht es weiter mit der Steffi und die ist 44. Guten Morgen, Steffi. Guten Morgen, Domian. Steffi, mit wem hast du denn eine offene Rechnung? Eine offene Rechnung mit meiner Mutter, die leider am 30. verstorben ist letzten Monat. Und zwar... Warum hast du eine offene Rechnung mit der Mutter? Ich habe mit ihr geredet, damals schon vor 2 Jahren. Ich komme damit einfach nicht klar, dass sie mir nicht geglaubt hat, wo ich ihr erzählt habe, dass ihr damaliger Mann, mein Stiefvater, mich angepackt hat, mhm, mich sexuell genötigt, mhm, Geschlechtsverkehr hatte, Oralverkehr von mir verlangt hat. Das hat sie mir damals nicht geglaubt. Sie ist mit mir in den Wald gegangen und hat nachgeguckt, ob ich entjungfert worden bin. Wie, sie hat im Wald nachgeguckt, ob du entjungfert worden bist? Richtig. Und warum im Wald? Weil sie mit mir nicht zum Frauenarzt gehen wollte. Sie wollte mir einfach nicht glauben. Aber das kann man doch zu Hause auch machen, wenn sie das schon machen will. Ja, natürlich kann man das, aber sie hatte die Wahnvorstellung, mit mir in den Wald zu gehen. Sie packte mich an der Hand, ging mit mir in den Wald und hat dann da nachgeguckt. Ich sag, Mutti, was machst du da? Hm. Wie alt warst du da? Da war ich gerade 14 geworden. Ich hatte meinen Geburtstag und ich wollte ihr zuerst gar nichts sagen. Meine Mutter war zu der Zeit im Krankenhaus, wo das erste Mal passiert ist mit dem Geschlechtsverkehr. Hm. Und wie lange ist das denn insgesamt gelaufen? Ich war 12,5, wo sie ihn geheiratet hat und aufgehört hat es dann, weil mein richtiger Vater ihr die Pistole auf die Brust gesetzt hat. Wenn du die Anzeige nicht machst gegen deinen jetzigen Mann, dann würde er die Anzeige machen. Und er hat sie dann auch gemacht. Und da warst du wie alt? Da war ich 14,5, wo er die Anzeige gemacht hat. Das heißt, der Mann ist angezeigt worden? Der ist angezeigt worden und ist zu 3,5 Jahren Knast verurteilt worden. Hat denn deine Mutter es dann geglaubt? Ja, schon. Aber nochmal auf die Waldszene zurückzukommen, die ist mit dir, was ich ja schon krass finde, mit dir als 14-jährige junge Frau, kann man ja fast schon sagen, als 14-jähriges Mädchen in den Wald gegangen, hat getastet, ob du entjungfert wurdest, dann hat sie es ja ertastet, dass du... Richtig. Und als sie das dann getastet hatte, was hat sie denn da gesagt? Sie war erschrocken und hat am Abend dann meinen Stiefvater zur Rede gestellt und der hat alles abgestritten. Und nachdem der es abgestritten hatte, hat sie ihm geglaubt oder dir zunächst? Zunächst erst mir. Und dann habe ich erzählt, dass meine damalige Pflegeschwester, die bei uns zur Pflege war, habe ich dann gesagt, dass sie da auch mal was sagen soll, bitte, weil sie war 16. Mhm. Und sie sagte ihr dann auch, sie hätte zwar mit der ganzen Sache angefangen, weil sie ja aus dem Milieu kommen würde. Sie war ja auch damals mit meinem ältesten Bruder zusammen und hat dann endlich dann mal geglaubt. Moment, das sind aber komische Sachen. Die kommt, die Pflegeschwester kam aus dem Milieu. Was heißt das? Ja. Oder ist das eine andere komplizierte Geschichte? Ja, es ist sehr kompliziert. Okay, dann lassen wir die mal raus, weil wir uns über dich unterhalten wollen. Ja. Deine Mutter hat dir zunächst geglaubt, hast du gesagt? Ja. Und hat sich denn dann die Meinung deiner Mutter nochmal verändert, dass sie dir nicht mehr geglaubt hat? Nein, nicht mehr. Also die hat sich dann nicht mehr geändert. Ach so, das hatte ich gerade so verstanden, als hätte ich sie dann nochmal irgendwie anders. Nein, nein. Wie lange ist denn dann deine Mutter noch mit diesem Mann zusammengeblieben? Nachdem mein Vater dann die Anzeige gemacht hat, mein richtiger Vater. Das kam dann bald, ne? Ja, wir sind dann noch einmal umgezogen. Mhm. Und haben dann woanders gewohnt und haben, meine Mutter sagte dann, er hatte mich dann zu sich genommen, mein richtiger Vater. Und dann hat deine Mutter sich von diesem Mann getrennt? Da noch nicht, nein. Was auch schon schlimm ist, finde ich. Ja, ist sehr schlimm gewesen. Sehr schlimm. Aber dann nach ein paar Monaten, oder wie lange hat es dann noch gedauert? Anderthalb Monate bis zwei Monate ungefähr. Mhm. Ach, so. Entschuldigung, ich habe alles durcheinander gebracht, weil ich auch sehr nervös bin. Nee, es hat noch ein paar Jahre gedauert, denn nachdem er aus dem Knast wieder rauskam, ja. Ich habe ja noch eine Halbschwester, ja. Die hat er auch sexuell missbraucht, mhm. Genauso wie mich, und da war sie erst 8. Mhm. Also seine eigene Tochter hat er angefasst. Ja, aber wir waren immer noch bei der Frage, wie lange deine Mutter dann noch mit dem Mann zusammen war. Oh, meine Schwester war gerade noch so klein. Mhm. Na, egal, du kriegst es jetzt vor Aufregung nicht mehr so richtig zusammen. Auf jeden Fall, jeder Tag, mit dem sie dann noch mit ihm zusammen war, war zu viel, finde ich. Richtig. So, der Mann ist dann verurteilt worden. Hat er vor Gericht, wie hat er sich vor Gericht geäußert zu den Vorwürfen? Das weiß ich nicht, weil ich da nicht drin war. Wir sind einzeln vernommen worden. Ich wollte meinen Stiefvater nicht mehr sehen. Hat man dir das später, als du erwachsen warst, auch nie gesagt? Nein. Du weißt nicht, ob er gestanden hat, ob er es schön geredet hat. Du weißt gar nichts. Ich weiß in dem Sinne gar nichts. So, jetzt ist deine Mutter am 30.10. sagst du gestorben. Ja. Und da ist noch eine offene Rechnung. Sag's mal ein bisschen konkreter, was du ihr hättest noch sagen wollen oder was du mit ihr noch hättest klären wollen. Ich wollte von ihr Liebe haben. Meine Mutter, ich bin damals mal von meinem jetzigen Lebensgefährten abgehauen und bin zu meiner Mutter und hab sie, da hat mein Lebensgefährte sie mal angerufen und hat gefragt, wo ich wäre. Und da hat sie zu ihm wortwörtlich gesagt, worüber soll ich mir Sorgen machen, wenn sie 3x7 ist und sie und die Polizei vor der Türe stehen würde, wozu soll ich mich aufregen? Soll ich den Tränen vergießen? Also sie hat mir in dem Sinne keine Liebe gezeigt. Aber das... Und es wäre egal, ob ich im Straßengraben wäre oder nicht. Ich meine, sie hat ja auch keine Liebe gezeigt dir gegenüber damals, als das passiert ist. Richtig. Hat sie sich denn jemals bei dir dafür entschuldigt, dass sie sich so schlecht verhalten hat, als du Kind warst? Nie richtig, nein, nie richtig. Und ich wünschte, ich hätte mal einen vernünftigen Psychologen oder Psychologin gehabt, wo man hätte sagen können, ich kann es endlich verarbeiten. Mhm. Denn es liegt so viele Jahre dazwischen. Mhm. Ich kann es bis heute nicht verarbeiten. Ja, du bist jetzt 44. Ich leide drunter, genau. Du hast das nie therapeutisch behandeln lassen? Nein. Nein. Da wird's höchste Eisenbahn. Mein Mann, der leidet sogar sehr drunter. Vielleicht. Weil meine Wutausbrüche, meine Aggressionen und auch von meinem richtigen Vater her, immer die Prügel, die ich bekommen habe. Mhm. Wie war denn dein Verhältnis denn überhaupt zu deiner Mutter so in den letzten Jahren? Mal Streit, dann mal wieder gut, dann habe ich mich sehr gut mit ihr verstanden, so wie ich schlecht über meinen Lebensgefährten gesprochen habe. Aber aufgrund dessen, was passiert ist, hätte man ja auch sagen können, eigentlich hätte sie, die Steffi, hättest den Kontakt zu der Mutter abbrechen müssen. Das hat mein Lebensgefährte auch immer gesagt. Das hast du nicht übers Herz gebracht? Nein. Es ging nicht? Weil ich immer nach der Liebe gesucht habe bis, von ihr. Bis zum Schluss? Ja, bis zum Schluss. Vielleicht wäre das ein Resultat einer Therapie, dass du damit abschließen könntest. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Das wäre es, ja. Ist deine Mutter jetzt plötzlich gestorben? Sie hat vor 3-4 Wochen einen ersten Schlaganfall bekommen. Und jetzt vor 10 Tagen, morgen wird sie beerdigt. Ich fahre da auch nicht runter. Ich will das gar nicht. Ich will sie gar nicht mehr irgendwie damit konfrontiert werden. Ah ja. Als du die Nachricht von ihrem Tod bekommen hast, was war das allererste Gefühl? Versuch mal, dich zu erinnern. Wo ich dann aufgelegt habe, habe ich zu meinem Lebensgefährten gesagt, dann ist sie wenigstens weg. Das sagt viel aus, ne? Ja, das hat mein Lebensgefährte auch gesagt. Das sagt viel aus. Ich finde, Steffi, dass du dringend was machen musst. Dass du dringend an dir und mit dir arbeiten musst, mit einem Therapeuten, einem Psychotherapeuten. Aber ich finde hier keinen, wo ich wohne. Jetzt rufen wir dich mal gleich zurück. Das heißt, mein Psychologe ruft dich an und wird dich beraten, wenn du da keinen findest, was du ansonsten parallel schon mal dazu machen konntest. Du musst was machen. Natürlich. Du musst was machen und es ist lange überfällig. Du hättest schon längst etwas versuchen sollen, um dann auch abschließen zu können mit dieser Mutter. Die eigentlich keine Mutter war, finde ich, so wie du es beschrieben hast. Nee, war sie nun wirklich nicht. Und ich habe 3 Kinder, die ich gar nicht richtig hatte. Weil die sind alle 3 weg. Wo sind die Kinder? Tja, die Kinder. Wo sind die? Das eine ist adoptiert worden, das ist der Älteste. Meine Tochter ist in Pflegefamilie und mein Jüngster, der ist im Heim. Und warum leben die Kinder nicht bei dir? Weil ich damit nicht klarkomme, weil ich nicht in der Lage war. Ich verstehe. Umso dringender ist, dass du was machst, Mann. Natürlich. So, Steffi, du legst bitte auf und wirst von Henning, meinem Psychologen, angerufen. Alles weitere im Hintergrund und alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ich danke dir und ich gucke jedes Mal, fast jeden Abend deine Sendung. Das freut mich sehr. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss, Domian. So, 0800 220 50 50, 36 Jahre alt ist Maria. Hallo, Maria. Hallo Domian. Hallo Maria. Die Sendung heißt Offene Rechnung. Ja, und zwar bin ich in der ehemaligen DDR als Kind gedopt worden. Als Kind gedopt worden? Ja. Warst du sportlich aktiv, oder? Ja, richtig. Ich war Leistungssportlerin und ich war nach Meinung meiner Trainerin eine Hoffnungsträgerin. Ja. Da ich wohl sehr gute Leistung gebracht habe. Was genau hast du gemacht? Ich habe gerudert. Gerudert, ah. Und wie alt warst du, als du da aufgefallen bist als Talent? 9 Jahre. Und die haben dich gedopt, ohne dass du das natürlich wusstest. Wie haben die das gemacht? Ja, und zwar wurde uns das als Vitamintabletten verkauft. Wie perfide, also, also Vitamintabletten im Sinne von, das tut euch gut. Und, ja, klar. Und als Kind glaubt man das, ja? Als Kind glaubt man das. Genau. Und, ich hatte danach schon eine Leistungsstärkung gemerkt, auch als Kind schon. Ja. Und habe das aber nicht miteinander in Verbindung gebracht. Habe gedacht, ich trainiere gut und ich mache viel. Ja, du bist so gut, hast du gedacht. Ich habe gedacht, ich bin so gut. Hast du sonst irgendwelche körperlichen Veränderungen gemerkt? Oder die sind dir im Nachhinein vielleicht aufgefallen? Ja, also wie gesagt, mit 9 kommt man vielleicht noch nicht gleich in die Pubertät. Aber es fing so an. Und in meiner Klasse, so mit 10, 11, fing das Brustwachstum an. Und bei mir blieb das weg, extrem weg. Das heißt, die wuchsen eher nach innen als nach außen. Also vermute ich mal, dass ich dort auch irgendwelche wachstumshemmenden Hormone bekommen habe, weil das hätte mich beim Sport behindert, logischerweise beim Rudersport. Verstehe. Du weißt heute nicht genau den Stoff, mit dem man dich gedopt hat. Nein. Das weißt du nicht. Ich habe mal Forschungen angestellt, das heißt, ich habe mich nach meinen eventuell vorhandenen Akten erkundigt. Mhm. Es gibt aber keine Akten über mich. Mhm. Und somit. Wie lange, wie viele Jahre haben Sie dir, diesem Kind, diese Mittel gegeben, verabreicht? Also bis kurz zu meinem 13. Lebensjahr, kurz vor meinem 13. Lebensjahr. Also schon eine ganze Weile. Schon eine ganze Weile, ja. Deine Eltern wussten das natürlich auch nicht. Meine Eltern wussten das auch nicht. Und das ist eben abrupt unterbrochen worden, weil meine Mutter eine Vermutung hatte. Mhm. Also ich kam auf eine Sporthochschule in ein Leistungszentrum für Ruderer und war dort ganze 14 Tage. Und in diesen 14 Tagen muss ich mich wohl mental so derart verändert haben, dass meine Mutter gesagt hat, also wir sind immer am Wochenende nach Hause gefahren. Ja. Ich muss mich wohl mental so verändert haben, dass meiner Mutter was aufgefallen ist, dass sie mich da runtergenommen hat von dieser Schule. Ach so, da hat die irgendeine Witterung gehabt, die mache mit dem Kind was. Ja, so ungefähr. Ich habe das natürlich nicht verstanden. Ich habe meine Mutter verflucht in dem Moment, weil ich war wirklich drauf und dran, jemand zu werden. Also eine Karriere zu machen. Eventuell eine Karriere als Sportlerin zu machen. Richtig, richtig. Und es wurde einem ja auch der Himmel auf Erden im Grunde versprochen, dem Sportler in dem Moment. Ne? Das heißt, du hast deine Mutter zu verdanken, dass du nicht weiter dann diese Mittel einnehmen musstest. Richtig. Du meiner bist Mutter hat mich verdanken. Nachdem deine Mutter dich da runtergenommen hat, war dann auch Schluss mit dem Sport, mit dem Leistungssport. Richtig. Ah ja, verstehe. Ist ja üblicherweise so, dass man dann abtrainiert, wenn man irgendwo im Leistungssport aufhört. Mhm. Das ist alles nicht gewesen. Und weswegen ich eigentlich anrufe, es ist eigentlich weniger jetzt, dass ich so argen Hass habe. Ich habe gar nicht so den Hass, weil ich habe heute gar keine Kraft mehr, jemanden zu hassen oder irgendwen zur Rechenschaft zu ziehen, weil ich derart krank geworden bin. Dadurch? Durch dieses ganze von mir Leistung abverlangen und ja. Ich war im Wachstum, ich musste Leistung bringen, habe irgendwelche unbekannten Medikamente bekommen und bin mit 17 Jahren, überleg dir das, mit 17 Jahren das erste Mal an der Bandscheibe operiert worden. Mhm. Mit 18 das zweite, bis 19 das dritte, mit 20 das vierte Mal, das zog sich 10 Jahre lang hin. Ich habe unendliche Operationen am Rücken. Ich sitze heute im Rollstuhl. Du sitzt heute im Rollstuhl? Ich kann mich kaum noch rühren. Du bist 36 erst alt. Ja. Du sitzt im Rollstuhl. Ich sitze im Rollstuhl. Ich kann zwar noch kurze Strecken laufen, aber Und das führst du darauf zurück, dass deinem jungen Körper durch dieses Doping so viel zugemutet wurde, dass alles kaputt gegangen ist. Richtig. Und dass die ganze Entwicklung schiefgelaufen ist. Richtig. Also ich hatte keine Möglichkeit, richtig auszureifen, wollte ich mal so sagen. Mhm. Wie ist das denn dann? Kam dann die Pubertät verspätet bei dir? Und wie? Sie kam verspätet und richtig heftig. Das heißt, ich hatte dann eine Brust von einer 50-Jährigen, sage ich mal, die schon x Kinder gestillt hat. Mhm. Ja, also das ist Wahnsinn. Das kam dann richtig heftig und auch richtig schlimm. Mhm. Ich hatte Oberarme natürlich, kann man sich ja vorstellen, wie ein Judo-Ringer. Ja. Und irgendwie passte alles körperlich, die Figur, das passte alles irgendwie nicht zusammen. Ja. Gibt es heute neben diesem schweren Schicksal, dass du als so junge Frau aufgrund dieser Sache im Rollstuhl sitzt, noch körperliche Dinge, die du darauf zurückführst, Handicaps, auf dieses Doping? Ja, und zwar habe ich Probleme mit den Handgelenken. Also die sind zum Beispiel auch kaputt, rechts wie links. Hm. Das heißt, Rudern ist ja nicht nur aus dem Rücken und aus dem Bein, sondern es sind auch die Hände. Ja. Und ich bin auch schon mehrmals jeweils rechts und links an den Handgelenken operiert worden, offensichtlich, weil sie wahrscheinlich auch im Wachstum überlastet waren. War irgendwann das Thema mal aktuell für dich, dass du eine Entschädigung bekommst für das, was man dir angetan hat? Also als ich vor einigen Jahren Nachforschungen angestellt habe, um irgendwelche Akten über mich zu finden, sei es in diesem Trainingszentrum, sei es bei meiner ehemaligen Trainerin, und offensichtlich nichts existiert und ich auch nichts in Händen habe und man es auch nicht mehr zurückverfolgen kann, habe ich immer gedacht, ich habe da irgendwie keine Chance. Ich weiß es nicht, aber man liest ja immer wieder so Berichte genau von ähnlichen Schicksalen, die du jetzt beschrieben hast, von Sportlern aus der DDR, die gedopt worden sind, ohne dass sie es wussten. Ich bin da jetzt nicht so in der Materie. Also es müssen ja doch mehrere Betroffene sein. Das heißt, man könnte sich ja mit denen zusammentun. Man könnte gemeinsam überlegen, was hat man für Rechtsmittel, dass ihr zumindest eine ordentliche Rente bekommt oder irgendeine Abfindung kriegt. Zum Stichwort Rente muss ich dir sagen, ich habe zwischenzeitlich Gott sei Dank gut gearbeitet und gut Geld verdient und habe eine Zusatzrente abgeschlossen, in weiser Voraussicht wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich heute mein Auskommen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt am Hungertuch nage und es ist nicht, dass ich jedes Jahr in Urlaub fahren kann, aber ich habe mein Auskommen und ja, aber es wäre ja auch eine moralische Genugtuung, wenn dir, ich meine, diesen Staat gibt es Gott sei Dank nicht mehr, die DDR, aber wenn dir trotzdem von staatlicher Seite etwas zugesprochen würde, es wäre ja auch eine Geste. Aber ja. Stichwort untergegangener Staat, offene Rechnung, ist da schon so ein Hass auf die DDR und auf die Sportfunktionäre, die dir das angetan haben? Also mein persönlicher Groll, einen Hass will ich gar nicht sagen, Groll, habe ich gegen diese Trainerin, wo ich also angefangen habe zu trainieren in diesem Trainingsleistungszentrum. Und die wusste ja, was sie tat. Im Grunde, genau, das wollte ich damit sagen. Es ist eine Frau gewesen, eine ziemlich junge Frau, die wusste im Grunde, wo sie mich hinschickt. Ich bin ja von dort aus ausgesucht worden auf die Sportschule. Das heißt, diese Frau muss ja auch noch leben. Die lebt auch noch, das weiß ich. Ich weiß auch, wo sie wohnt. Könnte man die nicht anzeigen? Ich weiß es nicht. Also sie ist auch schon im, ich weiß jetzt nicht, wie alt sie ist, genau weiß ich es jetzt nicht, aber was ich ihr damit sagen wollte, ist, dass sie eigentlich hätte wissen müssen, was sie mir damit antut. Ja? Wahrscheinlich würde sie sich heute rausreden und sagt, sie hat das wiederum von oben bekommen und die wusste das nicht. Schätze ich mal, ja. Man weiß es nicht. Aber irgendjemand muss es ja gewusst haben. Irgendjemand hat die Entscheidung getroffen, bewusst, und hat euch Kindern das angetan oder euch jungen Menschen angetan. Richtig, richtig. Also einen Groll hege ich nicht gegen die DDR oder gegen das System oder wie auch immer. Ich verherrliche es auch nicht. Aber wie gesagt, diese Frau hat mir im Grunde mein Leben verhunzt und hat mich hierhin gebracht, wo ich heute bin. Naja, gut, aber sie ist natürlich auch Produkt dieses Systems gewesen, in dem so etwas überhaupt möglich war. Da muss man es ja auch sehen. Ja, das stimmt schon. Ja, so muss man es sehen. Ja. Also vielleicht, ich weiß ja nicht, vielleicht melden sich ja bei uns auch noch andere betroffene ehemalige Sportler aus der DDR, die auch so ein Schicksal haben. Wenn du möchtest, können wir euch zusammenschließen, wenn der Wunsch besteht. Ja, das wäre nicht schlecht. Also im Moment habe ich kein Internet und habe die Möglichkeit nicht mit irgendwem so kontaktieren, wenn, dann ging das nur telefonisch oder... Also, na klar, das machen wir. Also, wenn du kein Internet hast, ist es natürlich noch viel schwieriger für dich, da irgendwelche Kontakte aufzubauen. Ich bin sicher, dass es ganz viele gibt und ich könnte fast mir vorstellen, dass es da auch schon für Gruppen gibt, Vereinigungen gibt oder Selbsthilfe, Gemeinschaften, ich weiß es nicht. Irgendwas wird es geben. Wenn bei uns etwas hier ankommt, verspreche ich es dir, Marie, stellen wir den Kontakt her und dann kannst du entscheiden, was du da machst. Ja, das ist schön. Das tut mir sehr leid, was mit dir passiert ist. Ja. Und ich bin froh, dass du zumindest finanziell einigermaßen abgefedert bist durch diese Versicherung, die du abgeschlossen hast. Ja. Und wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke, danke. So. Und euch und eurem Team alles gut und macht weiter so. Dankeschön. Und wenn wir was hören, melden wir uns bei dir. Das wäre schön. Gerne. Okay. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und schon um 1.33 Uhr... Nein, was rede ich? Um 1.34 Uhr geht es weiter mit Marianne und die ist 68. Guten Morgen, Marianne. Guten Morgen, Domian. Ja, Marianne. Was für eine Geschichte erzählst du mir in Sachen offene Rechnung? Ja, die offene Rechnung habe ich ja schon seit 2002. Und zwar, ich bin mit meinem dritten Ehemann. Das heißt, ich war 21 Jahre verheiratet zum Anfang. Daraus sind auch drei Kinder entstanden und ich habe immer diese Ehe damals aufrecht gehalten, weil ich sehr gedemütigt wurde und geschlagen. Und dann habe ich aber, wie die Kinder dann der große 19 war, habe ich den Mut gefasst, mich scheiden zu lassen. Und das ist auch gut gegangen und ich habe sehr guten Kontakt damals gehabt zu meinen drei Kindern. Und dann war ich 10 Jahre alleine. Mhm. Und wie die Mauer dann fiel, ja, 89, dann habe ich einen Mann kennengelernt bei der Wiedervereinigung. Daran denke ich heute eigentlich sehr oft. Und wir haben uns dann ein halbes Jahr später wieder getroffen und haben dann geheiratet. Und die Ehe war nicht lange, er ist dann gestorben. Mhm. So, und dann war ich wieder 10 Jahre alleine. Mhm. Und 2001, ich war immer in Arbeit, habe dann noch mein Examen gemacht als Altenpflegerin. Mhm. Mit 52 war ja schon eigentlich schon happen, ja. Die Älteste. Ja, drei allerdings, Jahre. Ja. So, und dann, wie gesagt, war ich wieder 10 Jahre bis 2001 und dann habe ich jemanden kennengelernt und das, ja, der hat eine Firma gehabt, ziemlich in der Kölner Gegend und das hat sich, ich habe mir das auch angeguckt, ja. Und dann kam er hier nach Berlin und hat gesagt, ja, hier wäre die Möglichkeit, hier könnte er dann eine Firma gründen und auch ein Haus kaufen für mich, aber ich wollte immer meine Wohnung behalten und auch mein Auto, ich hatte ja immer gut verdient und so und wir haben ein halbes Jahr später geheiratet, 2002, am 8. März und an diesem 8. März ist ja für die DDR immer Tag der Frau gewesen, Internationaler Frauentag. Da habe ich mitbekommen, nachmittags, weil die Polizei vor der Tür stand, in dem Haus, wo wir gewohnt haben, dass es ein Heiratsschwindler war. Und du warst da schon mit dem verheiratet? Naja, den Tag. Den Tag. Und naja. Moment, ich habe nicht verstanden, wie hast du das mitbekommen? Weil die Polizei stand vor eurem Haus? Ja, wir sind von der Hochzeit, ja, man ist ja dann schon ein bisschen älter gewesen, 2001, und dann bin ich aber, wir sind nach der Feier nach Hause gekommen und weil er 2-3 Autos hatte und da stand die Polizei vor dem Haus und da wollte von ihm ein Gesetz, wo er das Haus, wo er die Autos her hatte und wie auch immer. Warst du allein oder waren nur Gäste mit im Haus? Da waren keine Gäste. Wir haben hier direkt in der Stadt, also praktisch in der City gefeiert und sind zurückgekommen. Und ich habe mich da auch gewundert schon, dass ich da das alles bezahlt habe. Ich habe das bezahlt. Hast du denn durch diesen Heiratsschwindler auch einen großen finanziellen Verlust gehabt? Ja. Ich stand genau 2000, Anfang 2003 mit 290.000 Euro Schulden da. Ach du, und vorher hattest du keine Schulden? Nein. Du hast diese Schulden für diesen Mann gemacht? Ja, und damit der 250 habe ich für diesen Mann gemacht, weil er noch ein Haus haben wollte. Wir hatten das Haus, wo wir hatten, bei Berlin, war mir weiter weg. Und wenn man Großstadtmensch ist, möchte man in der Nähe sein. Und da hat er denn, er hatte hier in Berlin noch 2 Häuser gekauft, hat die aber immer bezahlt mit einem Scheck. Und ich habe nie Post oder irgendwie was in dieser Zeit bekommen. Das wurde immer so abgeschoben. Das heißt, diesen Kredit, ihr habt dann einen Kredit auf, du hast einen Kredit aufgenommen, der lief dann auf deinen Namen. Ja, und er sagt, das geht, ja. So, und den Tag, wo ich dieses Haus unterschrieben hatte, sagte ich noch bei dieser Maklerin und bei den, wo wir den Vertrag gemacht haben, bei den Notar, ich sag, was ist dann, wenn irgendwie was nicht hinhaut? Ach, nein, und ist ja da. Was mich immer gewundert hat, und das habe ich nachher in der Gerichtsverhandlung immer gesagt, ich brauchte keinen Rechtsanwalt. Ich habe immer gedacht, das, was ich sage, ich sage die Wahrheit und das muss doch zählen. Und dann habe ich gesagt, ich verstehe eins nicht, wenn jemand einen Scheck rüberreicht mit 250.000 Euro für ein Haus und der Notar sagt, nimmt das so hin und nach einem Monat später, ich habe es ja nachhinein erst alles erfahren, dass man dann sagt, der Notar muss sich doch auch überzeugen, ob überhaupt dieses gedeckt ist. So viel Geld, insgesamt 250, sagst du? 290.000 Euro. Ja. Hast du Schulden an der Backe durch diesen Mann? Hast du heute noch? Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich seit voriges Jahr, 2008, aus der Insolvenz rausgegangen bin. Ich war ja so also du musstest dann Privatinsolvenz einreichen quasi, beantragen, aufgrund dieser Heiratsschwindelei. Ja, denn ich stand ja auf der Straße. Ich habe keine Wohnung bekommen, nichts gar nicht. Oh mein Gott, mein Gott. Du hast die Sendung Offene Rechnung. Mit diesem Mann hast du eine offene Rechnung. Aber hallo. Hast du ihn irgendwann nochmal gesehen? Ich wollte ihn mal sehen, aber er wollte mich nicht sehen. Ich wollte dann mal im Strafvollzug, wo er dort sitzt, war ich hin. Ich bekam auch die Genehmigung, die Polizei war eigentlich, oder die Polizisten, die dort im Gefängnis waren eigentlich sehr nett zu mir und haben dann gesagt, ob ich irgendwie was noch mitgebracht habe. Ich sagte, das könnte noch klappen. Ich bringe hier noch was mit. Ich wollte ihm das sagen, weil er noch mir irgendwie eine Erbschicht da überschrieben hat. Und da bin ich rein, aber er wollte mich nicht sehen. Ja, vielleicht. Und das fand ich eigentlich auf eine Art ganz gut. Ich bin ja auch vor dem 2003 bin ich ja auch geschieden worden, ohne dass er dabei war. Ja. Warum fandest du es gut, dass du ihn nicht gesehen hast? Ich glaube, da wäre vieles. Eskaliert. Eskaliert, ja. Und ich hatte auch, man muss ja vorhin auch immer ehrlich sein mit allem, muss man ehrlich sein. Ich habe auch gesagt, ob ich Tabletten nehmen kann oder einen Tropfen nehmen kann. Ich war so aufgeregt. Ich staune, dass ich das alles noch geschafft habe. Ja, sag mir mal noch, zu welcher Strafe wurde er verurteilt? Er hat mich nicht interessiert. Er sitzt heute noch. Ach, er sitzt heute noch. Er sitzt heute noch. Gut, er ist aber schon 2002 ist das passiert. Ja, 10 Jahre ich jetzt. Weiß, er saß ja vorher auch, dass ich auch nicht gewusst hatte. Ich habe ja durch Kontakt versucht, irgendwie, ob er Verwandtschaft hat, habe ich irgendwie versucht über die Polizei und habe eine Schwester gefunden. Und er war vorher auch schon. Er muss vorher auch gesessen haben, wegen sonst für 65 aber Fälle. Das habe ich ja nicht gewusst. 65 Fälle? Ja. Boah, das ist ja Wahnsinn. Und ich habe hier, es gibt wahrscheinlich überhaupt keine Chance, von diesem Mann Geld zu kriegen, ne? Irgendwann. Das nicht. Das kann heute vergessen. Nicht glücklich sein. Ich gehe zwar mit 68 oder wäre ja 69, gehe ich ja noch arbeiten. Ich habe auch wieder was gefunden als Altenpflegerin und bekomme meine Witwenrente und das finde ich ganz klasse. Seit frühes Jahr 8. November wieder, sodass ich meine normale Rente habe, meine Witwenrente. Es dir wieder einigermaßen gut geht und du ganz gut leben kannst. Ja. So kann man sagen. Marianne, wenn du jetzt diese Zeit zurück dir vor Augen führst, was damals passiert ist. Was war dein Hauptfehler, den du gemacht hast? Ich muss es ganz ehrlich sagen, wenn man diesen Mann gesehen hat und ich habe mich davon überzeugt, was er hatte, eins, was ich nicht bekommen habe, wie soll ich sagen, ich habe nicht gewusst, was verkehrt sein soll. Das Beste, was ich rausbekommen habe, er hat ein Auto gekauft, hat gesagt, hat dir schon mal einer am Valentinstag Land Rover, so ein großes Auto gekauft und da sage ich nein und mit diesem Auto bin ich nach Köln gefahren. Also der hat dich beeindruckt. Der war wahrscheinlich sehr charmant, sehr freundlich. Aber ich hatte mein eigenes Auto. Na ja, gut, aber er hat dich beeindruckt. Er war charmant, er war freundlich, er sah vielleicht auch ganz gut aus und er war großzügig. Ja. Und da ist man natürlich im ersten Moment dann auch beeindruckt. Zudem, wenn man dann auch noch verliebt ist, dann schaut man vielleicht im ersten Moment auch nicht so ganz kritisch hin. Glaubst du, dass dir nie wieder sowas passiert? Nein, nie wieder. Ich bin ja nach zehn Jahren, 2004, habe ich wieder einen netten Mann kennengelernt und eigentlich war aus eurer Gegend da immer. Da zieht es mich immer hin. Er ist mal 17 Jahre jünger. Aber es ist gut, und mit dem bist du noch zusammen? Mit dem bin ich zusammen. Ja, erstmal hält ein das fit, man muss sich ja unheimlich aufstellen, um das alles mitzuhalten. Nicht mal, dass einer sagt, was ist das für eine alte Schachtel? Ja, Leben aber hier in Berlin, ich finde, seit volles Jahr kann ich sagen, neues Leben, neuer Lebensanschen. Na super. Marianne, das ist auch eine heftige Geschichte, das ist eine richtige Krimi-Geschichte, die du uns da erzählt hast. Ja, ich könnte ein Buch schreiben. Ja, das glaube ich wirklich. Danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir mit deiner... Weiter so. Und du, Marianne, ich muss ganz ehrlich sagen, du interessierst mich ja schon jahrelang. Jahrelang. Und ich habe neulich gelesen, was der Harpe Kerkeling geschrieben hat, was du für ein Kick hast. Was war ich für ein Gast? Was du für einen Aufwissen Tick hast. Ach so, was ich für einen Tick habe? Ja. Das fragst du jetzt? Ja. Das find ich irre. Ich musste so lachen, wie mein Mann nach Hause kam. Ich sag, du weißt was, wenn du mir nicht noch mal reden kann, den werde ich Ihnen sagen, finde ich auch. Den Tick habe ich auch. Das vertiefen wir mal ein andermal. Ja. Hella von Sinn, meine alte Freundin, und Cornelia Scheel, meine Freundin, die haben ja ein Buch geschrieben über Ticks von verschiedenen Menschen und die haben mich auch interviewt und da kommt das auch drin vor. Fand ich aber gut. Ja, also wir reden da nochmal, das vertiefen wir nochmal, das Thema. Ja. Alles Gute, Marianne. Schöne Grüße nach Berlin. Ja. Ja, und mach weiter so, ne? Gerne, tschüss. Gut, tschüss. So, hier ist Heidi und Heidi ist 39. Guten Morgen, Heidi. Hallo, Domian. Hallo, Heidi. Mit wem hast du eine offene Rechnung? Also, ich habe gerade gesagt, dass ich halt, ich habe mich jetzt erst, hört sich jetzt blöd an, erst vor ein paar Stunden getrennt. Vor ein paar Stunden? Von meinem Ex-Partner jetzt. Ich habe das allerdings schon mehrfach gemacht. Also, ich war mit dem 2 Jahre zusammen. Mhm. Meine Freunde glauben mir das natürlich nicht, dass ich das jetzt durchziehe. Nur halt, irgendwann kommt mal der Punkt, wo man sagt, jetzt ist Ende. Und zwar die Vorgeschichte war, dass er halt, also körperlich auch, mich angegriffen hat, um nicht zu sagen, halt geschlagen hat. Wie oft? Das heißt, ein einziges Mal hat er mich richtig geschlagen. Wie lange wart ihr zusammen? 2 Jahre. Ja. Und es war jetzt nicht eine Ohrfeige, wo ich noch gesagt hätte, ja gut, im Affekt, sondern er hat mich von der Küche, das werde ich nie vergessen, von der Küche bis ins Wohnzimmer an die Haare gerissen, ins Wohnzimmer gezerrt. Hat mich auf die Couch geschmissen, hat mehrmals zugeschlagen, aber mit der flachen Hand. Mhm. Und ich weiß nur noch, dass ich einen Schmerz am Auge verspürt hatte und auf der Lippe. Und dass er dann, das weiß ich auch noch, dass er am Kehlkopf zugedrückt hat. Also ich habe in dem Moment gedacht, so, das war's, jetzt ist Ende. Mhm. Jetzt bist du kaputt, jetzt bist du tot. Mhm. Und ich habe es ihm, das war im Juni dieses Jahr. In diesem Jahr, ja. Ja, und ich habe versucht, ich sag jetzt mal, ihm zu verzeihen. Er hat dann, ich sag jetzt mal, auf Knien rutschen, so war es ja nun mal, unter Tränen halt gebettelt. Ich möchte ihm das verzeihen, das käme nie wieder vor. Wie war es denn überhaupt zu dieser Eskalation gekommen? Hör mal, du, das weiß ich nicht einmal genau. Wir hatten uns gestritten. Ich weiß nicht mehr, um was es ging. Ich muss ehrlich sagen, ich habe vieles sehr ausgeblendet. Ich muss dazu auch sagen, ich bin kein einfacher Mensch. Ja, aber also weißt du, Leben, aber letztendlich ist es auch egal. Egal, was genau. da vorne vorgefallen, davor vorgefallen genau. ist, darf er so etwas nicht tun. Genau. Punkt. Und ich habe mir die Schuld gegeben, weil ich bin, wie gesagt, kein einfacher Mensch. Und ich war mal verheiratet mit einem Mann, der hat mich auch geschlagen. Also nicht geschlagen, aber körperlich angegriffen. Mhm. Eher so mit Kopfnüsse, mich geschubst, an die Haare gerissen. Und da habe ich gedacht, mein Gott, das muss ja an mir liegen, ne? Aber ich hatte ja auch zwischenzeitlich Partner, die hätten mich auch manchmal am liebsten am Kragen gepackt. Die sind aber einfach rausgegangen und gesagt, weißt du was, wenn du dich beruhigt hast, kannst du dich wieder melden. Keiner hat mich geschlagen, außer er und wie gesagt mein Ex-Mann mit der Gewalt. Mhm. So, jetzt hast dann du heute... Dann versucht zu verzeihen. Hm? Ja, erzähl mal weiter. Ja, habe ich das versucht zu verzeihen, weil ich, aus irgendeinem Grund hänge ich an ihm, er an mir und ne. Und dann kam es irgendwann, weil die Polizei war schon mehrfach da wegen häuslicher Gewalt, und dann kam es zu einer Anzeige. Und als wir uns wieder vertragen hatten, musste ich natürlich zur Polizei, ne, nochmal vorsprechen. Mhm. Und da sagte der Polizist, ob ich das denn durchziehen möchte. Habe ich gesagt, ja, sag ich, wir haben uns gerade wieder vertragen. Ich sag, und dann meinte er, der Kommissar da, meinte, sagt er, kommt natürlich nicht so gut, ne? Sagt er, wenn sie sich jetzt vertragen haben, sagt er, und dann eine Anzeige, sagt er, und gerade weil er vorbestraft ist wegen körperlicher, wie heißt das, Gewalt. Sagt er, der ist, sagt er, bei dem seiner Vorgeschichte, die können das ja wohl irgendwie im Computer sehen, sagt er, der ist weg, ne? Sagt er, der ist weg, der hat ja noch Bewährung. Okay, das ist alles jetzt im Sommer passiert. Du hast es durchgezogen, du hast es ihm vergeben. Dennoch hast du jetzt heute gesagt, Schluss, aus, ich gehe. Ja. Warum? Ist jetzt nochmal was vorgefallen? Von seiner Seite muss ich sagen, jetzt nicht mehr so. Er hat sich auch echt Mühe gegeben. Er hat sich auch von einem Arzt Psychopharmaka verschreiben lassen, dass er ruhiger wird. Die Tabletten haben auch gut angeschlagen. Das war nur wiederum das Gegenteil. Das heißt, dass er eigentlich eher so wie in Trance war, so lethargisch. Also halt zu ruhig. Alles, was hier um ihn ablief, das war alles so, ach ja, ist mir egal. Und wenn es mir nicht passt, ich gehe in meine Wohnung. Ne? Warum hast du dann heute jetzt den Schlussstrich gezogen? Weil er halt heute wieder Aggression gezeigt hat. Ach doch. Wo ich dachte, jetzt knallt das gleich wieder. Und ich hatte aber zum Glück am Telefon meine Schwester, und das hat er mitbekommen, ja. Wo er vielleicht ein bisschen eine Hemmschwelle hatte, ne, mich anzugreifen. Und da habe ich dann gesagt, so pass auf, auch wegen Misstrauen muss ich dazu sagen, ich habe mir das eine Weile angeguckt. Und er hat eigentlich heute, er hat gar nichts gemacht, außer mir halt per SMS von der Arbeit aus, er hat Spätschicht gehabt, hat er mir mitgeteilt, du hör mal, ich muss am Samstag weg von der Arbeit aus. Und weil er mich so oft belogen hat von wegen Arbeiten und war gar nicht arbeiten. Okay, also die Situation war aber, dass er dir gegenüberstand, du hast mit deiner Schwester telefoniert, deshalb hat er sich auch ein bisschen vorgesehen, irgendwann hast du mal das Telefonat beendet und dann hast du zu ihm gesagt, pass mal auf, ich will, dass du gehst. Ja. War es so? Habt ihr denn eine, habt ihr getrennte Wohnungen? Ja, jetzt inzwischen ja. Ja, durch die ganzen Vorfälle hat gesagt, er muss eine eigene Wohnung haben. Das heißt, du konntest ihn wirklich aus deiner Wohnung rausschmeißen. Ja. Wie hat er darauf reagiert? Aggressiv. Was heißt das konkret? Trotz Tabletten, jetzt wo er bis jetzt ja immer ruhig war, aggressiv. Ja, was heißt das konkret? Aber meine Schwester... Was heißt das konkret? Ja, der hat mich dann mit Ausdrücken beschimpft, die ich jetzt nicht wiedergeben will. Mhm. Und er war, ich habe ja auch drei Kinder, die lagen im Bett. Ach so. Ja, ich habe drei Kinder, die sind natürlich nicht von ihm. Und ich muss sagen, zu den Kindern ist der super. Also, ja, okay, ne, bleiben wir mal bei der Situation. Ja. Er war aggressiv, er hat dich beschimpft. Warst du da immer noch mit der Schwester am Telefonieren? Oder genau, du die habe ich gesagt, bleib mal am Telefon. Ich sag, falls der wieder ausklingt, ich sag, ruf bitte okay. Die Polizei. Okay, ist die jetzt so lange am Telefon geblieben, bis er aus dem Haus rausging? Aus genau, der Wohnung? Und dann ging er und mit Ausdrücke, die hat sie auch gehört. Mhm. Dann meinte sie allerdings auch, weil ich ja auch keine Ruhe gab, sagst du bist ja dann auch nicht ohne, weil ich springe ja direkt drauf an, ne? Mhm. Aber es ist halt, wie gesagt, so viel passiert. So, jetzt ist das ein paar Stunden her. Mhm. Und du hast es ja schon... Ein paar Mal gemacht. Genau, woher weil wissen, er immer wieder ankommt. Ja, woher wissen wir jetzt, dass es jetzt endgültig ist? Doch, das ist für mich endgültig, weil ich habe die letzte Zeit, ich fühle mich überhaupt nicht mehr gut. Meine Freunde merken das. Mhm. Mir geht's immer schlechter. Mhm. Ich habe dann auch so mit dem Magen zu tun. Ich breche dann. Ich... nehmen dann ab. Mir geht's überhaupt nicht gut. Ich hänge an diesem Mann, aber ich kann nicht mehr. Ich würde sagen, dein Wort in Gottes Ohr, dass es auch wirklich dann so kommt. Nur heißt ja die Sendung Offene Rechnung. Wie siehst du das? Ja, zum Beispiel, weil ich halt die Anzeige zurückgezogen habe und ich muss sagen, nachdem ich das zurückgezogen habe, noch alles so kam, muss ich ehrlich sagen, freut es mich, dass ich die Anzeige nicht durchgezogen habe. Ach so, ich verstehe. Nur anderes, ich verstehe. Er hat das gar nicht wertgeschätzt. Nein. Und hat dann einfach letztendlich also weitergemacht und hat genau. keine und Rücksicht mehr. Genau, nachdem ich das zurückgezogen hatte, habe ich erfahren, nicht von ihm, natürlich, weil er einen Brief liegen gelassen hat, dass der ist mit meinem Auto gefahren, zwei Jahre lang, und hat meine Kinder zur Schule gebracht, Kindergarten. Ich habe mir nie Gedanken gemacht. Mhm. Da habe ich erfahren, per diesem Brief, dass der gar keinen Führerschein mehr hat. Ach du lieber Himmel. So, und fährt deine Kinder zur Schule. Genau. Ja. Und ich wäre mit dran gewesen. Ich verstehe. Also das ist wahrscheinlich... Und ich wieder... Ein Beispiel von vielen Beispielen, wo er sein Vertrauen missbraucht hat. Komplett. Und dann ging es... Ich meine, fremdgegangen ist er mir, soweit ich weiß, nicht. Aber es ging auch um so Frauengeschichten, wo er auch gelogen hatte und so mein Misstrauen geschürt hatte. Ich finde, ne? Das, was du erzählt hast, reicht schon dicke aus. Das reicht schon und ich habe ihm immer wieder verziehen und jetzt, ich sag mal so Kleinigkeiten, wie der sagt jetzt einfach nur, ich muss arbeiten und ich glaube ihm nicht mehr. Das reicht für mich, wo ich sag, so. Es bringt mir nichts. Und ich hoffe jetzt, dass du jetzt auch wirklich ganz tapfer bist und das durchhältst. Ja, ich hoffe es auch. Jetzt bist du ja noch ziemlich in der Emotion von gerade. Ja, ich hoffe, dass du morgen und übermorgen und nächste Woche genauso noch redest wie jetzt. Das wäre wirklich sehr gut. Möchtest du noch ein paar Worte vielleicht mit meinem Psychologen reden? Ja, gerne. Wäre, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Ja. Das finde ich gut. Heidi, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Henning gleich angerufen. Alles klar, vielen lieben Dank. Alles Gute und ein schönes Leben jetzt demnächst wünsche ich dir. Ja, hoffe ich doch. Alles Gute. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Danke, tschüss. Und hier ist der Patrizio, stimmt das? Ja. Patrizio. Genau. Ist das ein spanischer Name? Italienisch, sizilianischer Name. Patrizio. 22 bist du. Ganz genau, ja. Halt mal das Handy irgendwie ein bisschen anders, du klingst wie aus der Dose. Jetzt? Ich hoffe ein bisschen besser. Du alles klar. Ja, ist besser so, in der Tat. Offene Rechnung. Ja, und zwar damals, ich war im Gefängnis gesessen wegen einer Sache BTMG, ich habe gekifft gehabt. Wie lange warst du im Gefängnis? 1,5 Monate. Ja. Genau, und ja, ich bin rausgekommen aus dem Gefängnis und habe meiner Ex-Freundin damals ins Gesicht geschaut und habe gemeint, dass sie mir fremdgegangen ist. Mhm. Und sie hat gemeint, nee, das ist sie nicht. Und ja, ich habe dann halt nach zwei Wochen rausbekommen, dass es doch so war. Wie lange wart ihr zusammen gewesen schon? 8 Monate. Mhm. Ja, und ja, ich habe halt damals dann rausbekommen, dass es doch so war. Wie hast du das rausbekommen? Und, ja, durch das sie einen Anruf bekommen hat und ich dann ans Telefon hingegangen bin, weil sie gerade nicht im Raum war Und ja, dann habe ich rausbekommen, dass da jemand anders existiert. Mhm. Hat sie es denn dann, hat sie es zugegeben? Mehr oder minder. Sie musste es ja zugeben, weil jemand anders am Telefon war, der behauptet war, ihr Neuer zu sein. Ach so. Und ja, dann war da auch ziemlich schnell Schluss zwischen uns beiden und hat sich seitdem nie wieder gemeldet. Und ja, vermeidet jeglichen Kontakt. Und wie lange ist das jetzt her, dass du von ihr getrennt bist? Circa ein Jahr. Ein Jahr. Aber du rufst zum Thema offene Rechnung an. Mit wem? Hast du mit diesem Mädel eine offene Rechnung? Ja, weil ich gern wüsste, wieso sie das getan hat, während ich nicht da war. Das hat sie mir bis heute nicht beantwortet. Also ja, vor allen Dingen, während du im Knast warst. Das ist ja immer besonders schlimm, wenn man das dann jemandem antut, wenn man im Knast ist. Ja. Da hast du gar keine Zugriffsmöglichkeit. Aber da, warum hast du sie denn danach nicht gefragt? Das hättest du doch tun können. Ich habe sie danach gefragt, bloß sie wusste mir nicht wirklich zu antworten. Und ja, wir haben, wie gesagt, mehr oder weniger keinen Kontakt mehr danach gehabt. Mhm. Ich habe sie versucht aufzusuchen, da ihr Vater selbstständig ist und am Hauptbahnhof München ein paar Läden hat. Und ja, ich habe sie versucht, öfters aufzusuchen dort und zu kontaktieren. Und angerufen habe ich und gefragt, ob sie da ist, ob sie arbeitet. Aber ja. Nun könnte man ja auch sagen, Patrizio, die Sache ist ein Jahr rum. Die Sache ist übel für dich gelaufen, das tut einem weh. Ihr wart nur auch keine 10 Jahre zusammen, sondern mal eben 8 Monate. Könnte man da jetzt nicht einfach sagen, komm, das ist irgendwie bescheuert gelaufen, das Ganze? Strich drunter, so ist das Leben manchmal und die Sache ist erledigt. Warum wühlst du da in der Wunde noch so rum? Ja, könnte man schon, bloß fühle ich mich selbst irgendwo verarscht. Also ich fühle mich verarscht einfach, weil... Ja, aber was erwartest du? Was erwartest du von ihr? Selbst wenn, dann sagt die jetzt, ja, ich hatte Bock auf einen anderen. Ja, und bist du dann schlauer? Fühlst du dich dann besser? Nicht unbedingt, aber es geht einfach darum, dass ich einer in dem Leben war, der alles über sie gewusst hat, dem sie alles anvertraut hat, dem sie alles erzählt hat. Und ich war echt einer der Einzigen, dem sie wirklich alles ja, ich verstehe schon, dass dein Vertrauen ist... Ich fühle mich einfach irgendwo hintergangen. Ja, aber das machst du... Ich verstehe deine Verletzung, gar keine Frage. Aber ich wage zu bezweifeln, dass ein Gespräch irgendwas daran ändern könnte. Außer, dass du noch mehr in Wut gerätst. Welche Antwort könnte dir denn gut tun? Es geht nicht um eine Antwort, es geht einfach darum, um das Gespräch, warum sie das getan hat, oder sonst was, um die Genugtuung, wie soll ich sagen, ja, warum sie das getan hat. Ja, ich sag ja, welche Antwort wäre denn für dich befriedigend? Dass sie keine Lust mehr auf mich hatte und dass sie einfach, ja, jemanden anders gesucht hat. Aber genauso wird es doch gewesen sein. Was willst du denn nochmal von ihr hören? Ist doch jetzt egal. Wie soll ich sagen? Weil ich hier einfach ein Mensch war, der ihr sehr nahestehend war. Ja, du bist verletzt worden und du bist betrogen worden. Das gebe ich dir völlig recht. Aber ich greife dich nicht an, sondern ich rede in deinem Sinne. So musst du es verstehen. Ja. Ich glaube einfach, dass du dir nicht gut tust, wenn du in dieser alten Geschichte immer noch bohrst und wenn du hinterher hängst. Die hat dich scheiße behandelt, sagen wir es klar und deutsch. Aber das lässt sich jetzt nicht mehr verändern. Zieh einen Strich drunter und guck in die Zukunft und guck in dein jetziges Leben. Du veränderst nichts an deinen Gefühlen, wenn du mit dieser Frau nochmal redest. Wenn du einen extremen Zorn auf dir hast, schreib ihr nochmal einen gesalzenen Brief. Und dann ist es gut. Oder eine Mail oder weiß ich was. Ja, das nächste ist, ich arbeite in ihrer Nähe unmittelbar und das erinnert mich halt sehr an sie und deswegen denke ich oft an sie. Es ist schwer in Worte zu fassen, wie das damals auch abgelaufen ist. Es waren so viele Sachen, so viele Dinge, die mich und sie irgendwo zusammengeschweißt haben und sie mir dann mehr oder weniger den Mittelfinger gezeigt hat. Ich verstehe es wirklich. Du bist grundtief verletzt. Das ist mir schon klar. Ja. Aber die Verletzung heilst du nur, indem du dich davon entfernst. Das Allerbeste wäre, wenn du dich neu verlieben würdest. Dann ist dir die irgendwann so egal. Dazu muss ich sagen, ist sehr schwer. Also ich bin da ein sehr schwerer Mensch, was das betrifft. Und wenn ich jemanden liebe, dann liebe ich ihn. Und pass auf, ich will nur einen Satz sagen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ich höre da auch ein Rachegefühl und ein Zorn raus. Rache und Zorn wenden sich letztendlich immer gegen den, der dieses Gefühl hat. Nämlich gegen dich selbst, und das schadet dir. Und ich mache mir Sorgen um dich, dass du dich zu sehr mit diesem Kram aufhältst. Patricio, ich muss jetzt leider aufhören, weil die Sendung vorbei ist. Mehr kann ich eh nicht sagen. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Tschüss. Alles klar. Ciao. Tschüss. In der Technik, Katrin Mebold. Und wir sind morgen wieder da. Ein Radio und Cyber, eine über der Fernsehen mit der Freien.